Ja, guten Abend. Ich glaube, ich brauche Wolfgang Port vermutlich niemanden vorzustellen, weil ich glaube, dass niemand hierher gekommen ist, der keine Ahnung hat, wer Wolfgang Port ist. Ich tue es dennoch, weil es ja auch nicht schadet, kurz an ein paar Dinge zu erinnern im Werdegang von Wolfgang Port. Wolfgang Port hat unter anderem noch bei Adorno studiert. Stimmt das eigentlich? Das stimmt nicht ganz, weil ich war Student, als Adorno dort lehrte. Aber dass ich bei Adorno studiert hätte, das ist übertrieben. Das war damals nicht mehr so ein Verhältnis, wo man bei einem Professor studiert hat, sondern man war einer von 1000 Leuten, die in einem Hörsaal gesessen haben, oder einer von 20, die in einem Seminar gesessen haben. Also dieses, man hat bei jemandem studiert, das ist eine altertümliche Geschichte, die es gar nicht mehr gibt. Aber es hört sich doch gut an. Ja, darum wird es ja auch immer gesagt. Ne? Also gut, wir bleiben bei der Legende. Ja? Also er hat bei Adorno studiert, hat 1976 seine Doktorarbeit, die Theorie des Gebrauchswerts, veröffentlicht, war in Lüneburg als wissenschaftlicher Assistent tätig, und als dort sein Vertrag nicht verlängert wurde, schrieb Wolfgang Port zunächst für die Schublade und dann als freier Autor für alle Zeitungen, die seine Artikel druckten. Er machte sich einen Namen als Kritiker der Friedensbewegung, die er als nationale Erweckungsbewegung bezeichnete. Er schrieb unter anderem für die Zeit, den Spiegel, die Frankfurter Rundschau und später dann auch für Konkret, deren politische Ausrichtung er in den 90er Jahren, also eine lange Zeit lang, wesentlich beeinflusste. Entstanden sind in dieser Zeit 6 Aufsatz- und Essaysammlungen, aber mit dem Verfall der großen Protestbewegungen nahm auch das Bedürfnis an einer Kritik an ihr ab. 1989 veröffentlichte er dann den letzten Essayband, Ein Hauch von Nerz. Und zwar deshalb, weil die Reds damals ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen sind. Und Wolfgang Port glaubte, angesichts dieser Entwicklung sei es sinnlos, weiter als Kulturkritiker vor sich hinzuwursteln. Er startete eine Ein-Mann-Untersuchungsgruppe, die das Massenbewusstsein der Deutschen seit der Wiedervereinigung mit allen soziologischen und statistischen Methoden unter die Lupe nahm. Vorbild war The Authoritarian Personality der Frankfurter Schule. Finanziert wurde das Projekt von Reensma. Entstanden sind 3 Studien, die sich mit den 3 großen Themen in den 90er Jahren beschäftigten, nämlich mit dem Golfkriegspazifismus, der Ausländerverfolgung und dem Serbienfeldzug. Eine weitere Studie ist dann mit dem Titel Brothers in Crime erschienen, über Menschen im Zeitalter ihrer Überflüssigkeit. Die erschien 1997, wurde auch von Reensma zunächst finanziert, aber dann nicht weiter verlängert, weil er mit dem Inhalt nicht einverstanden war. Dann stellte Wolfgang Port, bis auf gelegentliche Ausnahmen, seine Tätigkeit als Gesellschafts- und Ideologiekritiker ein. Ende 2003 wurde er dann nochmal zusammen mit Henrik Broder zu einer Podiumsdiskussion in Berlin eingeladen, die Wolfgang Port selber als Fiasko bezeichnete. Immerhin entstand daraus ein weiteres Buch mit dem Titel FAQ mit seiner Kritik an den sogenannten Antideutschen. Nach fast 10 Jahren hat er sich mit einer schmalen Polemik wieder zurückgemeldet. In Kapitalismus Forever geht es über Krise, Krieg, Revolution, Evolution, Christentum und Islam, also um so gut wie alles. Es ist keine stringente Analyse und Leute, die das erwartet haben, werden enttäuscht sein. Port nimmt vielmehr unsystematisch einige liebgewordene Einsichten aufs Korn, eine marxistisch geschulter Assoziationsrap, wie der Tagesspiegel schrieb. Er hat wie immer die Linke gegen sich aufgebracht, die Antiimperialisten von der jungen Welt sowieso, aber auch deren Konkurrenz von der Jungle World, vor allen Dingen aber Konkret, die beleidigt war, weil sie Port groß gemacht hätte und er nun zu den Renegaten übergelaufen sei.

Protestbewegung auch was ganz anderes lehren könnte. Also die Protestbewegung hat jetzt den Feminismus gebracht, die Popkultur, diverse andere Dinge, die in ihren Vorträgen nicht vorkommen, weil sozusagen der Blick viel zu blind auf diese geschichtliche Teleologie des Marxismus gerichtet ist. Naja, ich meine, Sie... Das wäre jetzt mal meine Frage. Ja. Dann müsste derjenige, der spricht, zum Mikrofon kommen. Also wir, ich glaube, man kann das, ist das Kabel lang genug, um es dort zu transportieren? Nee. Also das muss jetzt Klaus Bitter mal zusammenfassen. Ich bin ja jetzt etwas überfordert, weil das eine längere Frage gewesen ist, aber er war jetzt gerade etwas enttäuscht darüber, dass Wolfgang Port seine Enttäuschung über den Marxismus eigentlich nur an den Marxismus orientiert hat. Also seine Kritik an den Marxismus eben auch an die Marxisten gerichtet hatte, während es andere Bewegungen oder gesellschaftliche Phänomene gab, die Wolfgang Port ausblendet, wie zum Beispiel die Popkultur und was war es noch? Feminismus, wobei ich das mit dem Feminismus jetzt nicht so schade finde. Ja, aber... Es geht letztlich um die Frage, ob Fortschrittsgewinne sozusagen eine Enttäuschung über den Sozialismus oder den Kommunismus oder den historischen Materialismus, ob sie daran ausgerichtet werden müssen oder ob es auch andere Maßstäbe gibt, die beispielsweise Freiheitsgewinne denkbar werden lassen. Nicht so genau. Naja, ich meine, Sie reden jetzt über die Protestbewegung genauso, wie man früher die Weltraumfahrt und die Rüstungsprogramme gerechtfertigt hat, nämlich mit den Spin-off-Effekten. Also die unbeabsichtigten positiven, in Anführungsstrichen, Nebenwirkungen. Also, der Mondflug hat uns zwar nicht weiter zum Mars geführt, aber er hat uns die Teflon-Bratpfanne geschenkt. Und die Protestbewegung, die hat uns nun zwar nicht die Freiheit und Gleichheit und das ja, also die Protestbewegung, die hat uns jetzt nicht das gebracht, was sie damals bringen wollte, sondern immerhin, dass es etwas lockerer und befreiter und weiß der Teufel, was alles zugeht. Ja, aber das war ja nicht der Zweck der Übung damals gewesen, ne? Und man misst ja eigentlich die Sache an den Ansprüchen. Und es kann ja nur funktionieren, wenn man die Gesellschaft einteilt in einen fundamentalen Antagonismus und alles andere daran misst. Ja? So. Und dann sozusagen den Hauptmotor beim Klassenkampf verortet mit Marx und alles andere als Spin-off-Effekt bezeichnet. Ja, warum? Ja gut, ich meine, nur die große Frage ist doch, ob es jetzt zur, der Feminismus, der ist sowieso eine andere Platte. Ich meine, das hatte ich ja in diesem Kapitalismus Forever, hatte ich das ja schon erzählt, nicht? Den verdanken wir also den Weltkriegen, weil die haben am meisten für die Emanzipation der Frauen getan, einfach deshalb, weil die Männer weg waren und dann die Frauen in die Männerberufe nachrückten und die sind auch nicht mehr weggegangen von dort, die konnten ihr eigenes Geld verdienen und so weiter. Das ist die materielle Voraussetzung für diese Emanzipation gewesen. Und das hat nicht die Protestbewegung gebracht, die hat dann ein bisschen das ideologisiert, aber sie hat nicht viel geändert an der Sachlage und vor allen Dingen das Ende dieser Frauenemanzipation ist eben, dass wir die höchste Beschäftigtenquote in der Bundesrepublik haben, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Einfach deshalb, weil die jetzt auch alle schaffen gehen. Und das war ja nun wirklich nicht unser Ziel gewesen, dass nur alle für den Mehrwert rackern und für das Bruttosozialprodukt. Das wollten wir eigentlich nicht erreichen. Ne? Und insofern war das schon ein Schuss in den Ofen gewesen, was da gelaufen ist. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Wenn Sie natürlich sagen, wenn der andere Punkt war, dass Sie sagen, ja, also dass ich mich ja auch auf Marx beziehe, natürlich tue ich das. Ich streite es auch gar nicht ab, ich nenne mich sogar als einen Marxisten. Ne? Also ich habe das gelernt. Aber, bei Marxisten ist natürlich die große Gefahr ist die, dass sie den Kapitalismus ganz gern verewigen. Denn in dem Moment, wo der Kapitalismus hops geht, sind sie arbeitslos. Ne? Ja, wenn ich vom Beruf Kapitalismuskritiker bin und den Kapitalismus gibt es nicht mehr, da stehe ich doch vor dem Nichts. Ne? Was gibt meinem Leben dann noch Sinn? Ne? Also ich brauche ihn. Ne? Also muss man bei diesen Kapitalismuskritikern sowieso immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe das Zeug gelesen, aber wenn die Revolution nur möglich ist, wenn alle so viel Marx lesen wie ich, dann kommt sie ganz, ganz bestimmt nicht. Ne? Weil das kann man von keinem Menschen verlangen und heute schon überhaupt nicht mehr. Ne? Darum würde ich sagen, dass man sich darauf einstellen muss, dass wenn es, was ich eigentlich gar nicht mehr richtig glaube, ehrlich gesagt, wenn es eine Revolution gibt, dann wird die von einer ganz anderen Seite kommen, dann wird die nicht mehr dann wird das nicht mehr eine sein, die sich auf Marx und Engels beruft und auf irgendwelche Sachen, sondern dann wird das eine sein, die aus dem Augenblick geboren ist, ne? wo es einfach diesen Entschluss gibt, diese Ausbeutung abzuschaffen und Friede den Hüttenkrieg, den Palästen und sowas. Da braucht man nicht also 50 blaue Bände vorher gelesen zu haben. Ne? Ich glaube hier. Das sind doch die Bittermann. Ja. Bittermann, ich wollte Sie schon lange mal fragen, warum schreiben Sie für die antisemitische Jugend? Also so viel Geld kann also es ist nicht geben. Es ist jetzt, glaube ich, nicht meine Diskussion, sondern die Diskussion mit Wolfgang Port. Und das würde ich von daher eher sagen, Sie wollten, glaube ich, noch was sagen. Ja. Eingangs haben Sie erklärt, der Kapitalismus hätte uns das Geld gebracht. Das ist grundfalsch. Das Geld ist sehr viel älter. Das gab es schon im alten Rom, bei China und sonst überall auf der Welt. Dann haben Sie erklärt, Sie haben das Kapital von Marx nicht verstanden. Nach diesem Bekenntnis Ihrer elementaren Unkenntnis der Geschichte habe ich Ihnen das ohne weiteres geglaubt. Sie hätten nicht eine Stunde lang reden müssen, um Ihre Unkenntnis zu beweisen, Ihr Unverständnis zu beweisen. Zum Beispiel die Übertragung des Darwinismus auf die menschliche Gesellschaft. Das haben schon viele versucht, alle widerlegt, die sind alle in der Versenkung verschwunden. Den Marxismus haben schon viele für tot erklärt. Vor 20 Jahren zum Beispiel ein Herr Blüm. Alle diese sogenannten Kritiker, von denen redet kein Mensch mehr. Der Marxismus ist aber wieder wach, wieder stärker geworden. Deswegen schickten die großen Herren jetzt Leute wie Sie, um ihn zu zerstören. Dafür verlangen Sie noch Geld von uns, kriegen Sie von den Herren nicht genug dafür? Das war mal ein echter Beitrag. Willst du da drauf machen? Insinuation kannst du dir auch verkneifen, ein echter Beitrag. Naja, bitte. Also, wer ja auch so ein Fett wegkam oder gern zitiert wurde, Darwin und die Darwinisten, da ist es so ähnlich wie Marx und den Marxisten. Und so wie das in dem Vortrag vorkam, welches ungute Gefühl nicht los, dass hier ein Verständnis oder ein Übersetzungsfehler vorliegt. Weil im Original ist dieses Survival of the Fittest eben nicht das deutsche Überleben des Stärkeren. Für Darwin ist auch so was Behäbiges und Wehrloses wie die Galapagos-Schildkröte, Das Angepasste. Das Angepassteste an eben diese Umwelt. Da kommt, habe ich immer so den Verdacht, eine sehr deutsche Ideologie bei dieser Übertragung in die deutsche Fassung Überleben des Stärkeren zum Vorschein. Nee, ist wirklich egal. Also, ich habe ja Survival of the Fittest, ne? Das, irgendwo kommt das bei Darwin selten, ne? Zugegeben. Aber das, da definiert eins, der springende Punkt ist doch der, ob man jetzt das Bestangepasste sagt oder das Stärkste. Entscheidend ist immer noch das Kriterium, ist, was am besten angepasst ist, immer das, was überlebt hat. Das kannst du aber vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte nicht sagen, so ein Stärkste und der Angepasste, das ist ein fundamentaler Unterschied. Der Schwächste kann der Angepasste sein. Ja, natürlich. Kommt drauf an. Also die Menschen, die sind einerseits ein Produkt dieser Evolution, ne, wenn man jetzt dieses Ding nimmt, und andererseits sind es natürlich die Bakterien, die sind ja nur so ganz winzig. Aber und was die jetzt auch wiederum ähnlich macht, die Menschen haben keine richtigen Feinde mehr und die Bakterien auch nicht. Ein Löwe kann gegen eine Bakterie gar nichts machen, nicht? Die wohnt in seinem Zahn, die kann er nicht beißen. Ja, was soll's? Ich meine, es dreht sich ja nicht um den Darwinismus hier, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, sondern es dreht sich darum, dass bei Marx Elemente, oder nicht nur Elemente, sondern dass die ganze Konstruktion geprägt ist. Diese Klassenkampfkonstruktion, also diese Auflösung der Weltgeschichte in die Geschichte von Klassenkämpfen, und die hat nun mal immer der Bessere gewonnen, sonst gäbe es keinen Fortschritt. Ne? Das Ende der Geschichte ist eben dieses Kapitalverhältnis mit seiner erstmals geschaffenen Möglichkeit einer Befreiung der Menschheit von aller notwendigen Arbeit und so weiter. Also hat diese ganze Weltgeschichte doch genauso funktioniert wie die Evolution. Die Evolution hat den Menschen das höchste Wesen hervorgebracht und die Klassenkämpfe, die haben praktisch, das war praktisch eine interne Evolution der Menschen, die haben die Produktivkräfte so weit entwickelt, dass dieser Verein freier Menschen möglich ist. Das ist das gleiche Schema. Und das ist Schema 19. Jahrhundert. Und da kann man sich fragen, ob das das richtige Schema war. Da kann man eben einwenden, dass die Geschichte eben nicht einfach eine Fortschrittsgeschichte ist, sondern vor allen Dingen eine Leidensgeschichte. Ne? Ich meine, in diesem Moment sind doch alle schon formuliert. Also Sie haben Benjamin zitiert, da ist es ja schon in den 20er, 30er Jahren. Ja, natürlich. Dieser Fortschritts- ja. Kritik am Fortschrittsglauben. Ja. Und das muss man wieder zitieren, weil das irgendwann flöten geht. Ich sage ja auch nicht, dass ich das erfunden habe. Ich sage, ich habe ja Benjamin gesagt. Also was wollen Sie? Aber ich dachte jetzt, dass sozusagen seit den 30er Jahren und mit dem Weltkrieg dazwischen, dass es dann vielleicht, oder auch mit Aufbruchsbewegungen, die Sie ja zu Recht zitieren dazwischen, vielleicht noch eine andere Denkmöglichkeit gibt, als die dann sozusagen die Fortschrittskritik oder die Kritik am Fortschrittsgedanken des 19. Jahrhunderts und sozusagen an den Teleologien, dem Irrglauben, dass man sich automatisch gewissermaßen auf der Siegerstraße befindet, wenn man nur die Gesetze der Geschichte erkennt, dass es vielleicht noch andere Denkmöglichkeiten, andere Denkansätze gibt, die sich in der Zwischenzeit entwickelt haben, die vielleicht fußend auf Adorno und Benjamin oder meinetwegen auch Marx was anderes formulieren und möglicherweise zu der Einsicht kämen, dass doch Freiheitsgewinne stattgefunden haben in dieser Zeit. Naja, nur das wäre dann halt sozusagen vom Bausch und Bogen etwas entfernt und naja, nur das, müsste nicht so sozusagen die Argumentation müsste da nicht ständig von der Erhöhung in die Erniedrigung, von der Erniedrigung in die Erhöhung changieren und man müsste vielleicht von diesem ganz hohen dialektischen Ross mal runtersteigen, ja, und dann auch mal ein bisschen in der Gegenwart. Ja gut, ich meine, Sie wollen jetzt eine andere Geistesgeschichte und die fortsetzen, aber das bringt uns nun wirklich der das bringt uns also der der Veränderung der realen Bedingungen kein Millimeter näher, also was da in irgendwelchen Seminaren jetzt ausklampiert wird. Ne? Das sieht man ja nun wunderschön an Marx. Ne? Also Marx ist ja eigentlich erst populär geworden, nachdem die Revolutionäre gesiegt hatten überall. Ne? Also Marxens Werk wurde gepflegt und gehegt nachher im Ostblock. Da war die Revolution aber schon gelaufen. Die Revolutionäre konnten unmöglich den Marx schon gelesen haben. Dafür hatten sie gar nicht die Zeit. Also was bringen diese Kapitalschulungskurse? Was bringt dieses ganze wissenschaftliche Brimborium uns eigentlich? Ne? Alle Revolutionen, die stattgefunden haben, sind anders gelaufen. Die hatten nicht einen geistesgeschichtlichen Vorlauf mit immer dickeren Seminararbeiten, sondern die sind anders gelaufen. Ne? Das heißt nur einfach, ja. Ja, da hinten hat sich, ich versuche mal das jetzt von der privatistischen Diskussion mit Ihnen beiden wegzubringen, aber da hinten hat sich auch jemand gemeldet, ja. Ja. Eins war gekommen, zu stehen lassen, im Leben zu stehen, was der Mensch selbst bedeutet. Sie konnten früher mit dem Regen eben nur so umgehen, wie Sie es vorstellen können, und Sie haben die Angst. Und Sie werden damit auch nicht öfters erreicht haben, was Sie wollten, als heute, wenn Regierungen Wissenschaftler befragen, Moratorium einrichten, um Rat zu bekommen, wie man durch diese oder jene Krisenengpass durchschippert. Aber damals, genauso wie heute, haben die Menschen gewusst, dass das Rudel ist, dem sie die Treue halten müssen, wenn sie nicht untergehen wollen. Und ich denke, das ist heute nicht nur bei Hells Angels, sondern im Grunde bei den meisten Leuten der Fall, dass sie sich einordnen und zugehören. Das wird einigen am Fußball und tausend anderen Sport- und Hobbygeschichten. Und das wird aber auch in der Realität dann durchaus handfest gelegt durch Wohlbildung oder auch nur, dass man versucht, in die Gebiete zu kommen, die auf jeden Fall nach der Krise immer noch da sind. Ich verstehe also nicht, worauf Sie jetzt den Marx zum wiederlaufenden Pessimismus stützen. Ich würde den Optimismus in keiner Weise vertreten, aber Pessimismus hat nicht recht für uns. Also, dass die Menschen dümmer geworden sind, daran würde ich festhalten. Und zwar deshalb, weil sie im Hirn nur noch Konfusion haben. Die Vorstellungen der Wilden, die haben nicht mit der Realität übereingestimmt. Aber sie waren in sich stimmig. Jemand, der so agiert hat, der hat sich was Vernünftiges dabei gedacht. Dass er von falschen Tatsachen ausging, ist eine andere Frage. Aber sie haben die Bedingung eigentlich dafür gelegt, dass man was rauskriegt. Ne? Also wenn man zum Beispiel eine Kausalität annimmt, der Regengott war es, und dann stellt man fest, die Regentänze helfen nicht, dann kann man irgendwie dahinter kommen, es liegt vielleicht an was anderem. Ne? Aber so wie das heute ist, wo man dauernd von den Medien überschüttet wird mit Talkrunden und sonst was über diese Krise. Das ist doch ein sinnloses Gekakel, da hat doch keiner mehr eine Vorstellung davon, was da abläuft. Der hat nicht mal eine Vernunft im Hirn, das hatten die Wilden noch. Ne? Also die Verblödung reicht weiter. Kurze Entgegnung, diese Artikel nehmen sowieso nur die gebildeten Stände zur Kenntnis. Der normale Mensch rüstet sich völlig ohne das durch, um das Band zu kennen. Sie sind keine Weißbildung. Ich weiß nicht, ob man dem heute noch entkommt, weil in jeder aktuellen Sendung, in den Nachrichten oder in den Tagesberichten, Tagesthemen, und die Leute gucken auch Talkshows, das ist ja auch Unterhaltung, ne? Da wird dauernd kommen diese hirnlosen Fachsimpeleien. Ne? Also ich glaube es nicht, aber ich kann es auch nicht beweisen. Ja, hier jetzt noch. Aber vielleicht, weil ich die Frage wiederholen muss und ich meine Schwierigkeiten habe, weil das meistens keine Fragen sind, sondern Statements, vielleicht, dass ich das immer so wiederholen kann. Ich mache die Frage dann nochmal. Ja. Also fand es ganz interessant, diese quasi Einordnung der Protestbewegung der 68er mit diesem Gefühl der Machbarkeit. Also er fand das ganz interessant, die... Einordnung der 68. Kommst du doch am besten her und reden Sie ins Mikrofon, es ist doch einfacher. Ja, genau. Das ist, glaube ich, die Lösung. Bitte schön. Ja, ich hatte das Pech der späten Geburt und konnte die Apollo-Mondmission nicht live sehen. Deswegen quasi ist das eine ganz interessante Beschreibung dieses Gefühls. Aber taugt das Argument für irgendwas? Denn wo war die Saturn V 1918, 19, 1917? Wo war sie 1848? Oder wo war das Gefühl dieser Machbarkeit 1789? Es gab die Dampfmaschine noch nicht, den mechanischen Webstuhl gab es zwar, aber den hat niemand benutzt. Also das mag vielleicht für diese eine Bewegung eine Rolle spielen, aber hat es wirklich dann so eine Rolle gespielt? Naja, also wenn Sie 48 nehmen, das war ja der Versuch, bürgerliche Revolution zu machen, und die lag nun wirklich in der Luft. Ich meine, das kann man wunderbar mit Marx interpretieren, nämlich indem man sagt, dass eine Klasse die andere ablösen muss, weil die Produktionsverhältnisse sich geändert haben. Ne? Also schauen Sie, diese König und Kaiser, das war eine adäquate Regierungsform so lange, wie man eine stationäre agrarische Gesellschaft hatte. Da gab es auf der einen Seite praktisch nur den Adel und dann über den der König und auf der anderen Seite die Bauern. Ne? Jetzt kommt dieses Kapital und richtet einen riesen Wirrwarr an. Jetzt haben wir nämlich nicht etwa nur die Kapitalisten, dass die dazukommen, sondern wir haben 20 Industrieverbände, die Schwerindustrie, die und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt braucht man die Demokratie, das Parlament als einen Ort, wo die konfligierenden Interessen der komplizierter gewordenen Gesellschaft, der sich in viele Gruppen aufspaltenden Gesellschaft, wo die ausgehandelt werden. Da waren die also ganz im Zug der Zeit. Ne? Und das war ja in Deutschland kam das alles nur mit Verspätung. Ne? In Deutschland war das alles mit Verspätung. Also das kann man sich ja nun wirklich sehr gut mit Marx erklären. Die ganzen bürgerlichen Revolutionen, ob sie 1789 nehmen, das war einfach so gewesen, dass die Bürger, obwohl es noch keine Webstühle, obwohl es den mechanischen Webstuhl noch nicht gab und so weiter, das waren eigentlich die Träger der Staatsverwaltung und der Manufakturen und überhaupt des Gewerbes gewesen. Die Fürsten mussten sich bei Bankhäusern Geld leihen und so weiter. Der Adel war sich ja teilweise zu vornehm, um überhaupt schreiben und lesen zu lernen. Nicht? Das war unter ihrer Würde. Die Bürger konnten das. Die haben also den Laden schon geschmissen, bevor sie dann auch politisch die Macht übernehmen wollten, was ihnen in Frankreich gelungen ist, was in Deutschland mit fürchterlicher Verzögerung stattgefunden hat und dann immer noch nicht gelungen ist und eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Also da hat es zwei Weltkriege gebraucht, bis in Deutschland mal eine halbwegs stabile Demokratie entstanden ist. Aber das ist der Lauf der Zeit gewesen. Sie? Ja, Entschuldigung. Sehr geehrter Herr Port, ich kenne eigentlich Ihr neues Buch nicht, sondern nur das ausführliche Interview im Tagesspiegel. Würden Sie einen Unterschied sehen zwischen bürgerlicher und linksradikaler Islamkritik? Zum Beispiel, das eine wird bei PI News oder so verhandelt, das andere in Zeitschriften wie der Konkret oder auch der Bahamas. Also da haben Sie damals in diesem Interview, das war ja auch recht lang, haben Sie keinen Unterschied gemacht. Interview, wo soll das gestanden haben? Im Tagesspiegel. Habe ich das kein Interview gemacht? Das waren zwei Seiten. Ja, aber das war kein Interview. Das war drei Seiten von Ihnen. War ein Vorabdruck aus dem Buch Kapitalismus Forever. Ja, ist er. Und wir hatten nichts zur Sache, nicht? Ja, Also, ich habe es jetzt nur mal richtig gestellt, dass es kein Interview war, sondern vor ad hoc. Und wir hatten uns vorher darauf geeinigt, dass wir heute nicht über den Islam reden, weil das ging ja auch nicht um den Islam, sondern es ging um den Marxismus. Und deswegen würde ich Ihnen nochmal das Wort erteilen. Ja, ich würde dann jetzt die nächste Frage Herrn Stern stellen wollen, weil ich habe mich jetzt deshalb gemeldet, weil ich finde die Art, wie wir hier über den Vortrag diskutieren, das ist irgendwie, ich finde es ziemlich disparat und unfreundlich und bringt nicht so richtig was und ich wollte mich das überhaupt nicht zu Wort melden. Ich bin Ihnen dir gegenüber eher etwas positiv eingenommen. Das hat damit zu tun, dass Sie Anfang der 80er Jahre einmal bei uns im letzten Haus einen Vortrag gehalten haben und da diese Kritik auch an den Hausbesetzungen und so weiter angebracht haben. Das war für meine politische Biografie durchaus, ich glaube, das war so ein Punkt, über den ich lange nachgedacht habe. Meine Frage geht jetzt aber doch nochmal in die Richtung auf einen Perspektivwechsel und das haben Sie mir auch sehr nahegelegt mit diesem ganzen diesem letzten Feuerwerk der männlich-ingenieurtechnischen Beherrschbarkeit der Welt, nehme ich doch nochmal in die Richtung auf den Feminismus. Ich habe ehrlich gesagt 1968, 69 und alles, was seitdem ich auch politisch erlebt habe, für mich schon mit einem gewissen Gewinn auch so konzeptualisiert und mir zurechtgelegt, dass 1968 eben uns eine etwas andere Revolution passiert ist, nämlich die des ältesten und basalsten Klassenverhältnisses der Menschheit, das sozusagen so basal ist, dass wir überhaupt keine Geschichte darin haben, sondern eben wir hatten das Patriarchat von Anfang bis Ende. Punkt. Und die Frage ist für mich schon, wie so eine Lebensbeichte, ob die nicht also wirklich mit derselben Analyse der Verhältnisse, aber wenn ich mir da jetzt irgendwie so eine inzwischen ja auch weißhaarige, gestandene Feministin, vielleicht irgendwie aus der etwas lebensklügeren Fraktion da aus Norditalien denke, ob diese Perspektive nicht ein bisschen etwas positiver ausfallen würde. Also ich kann das Marxistische, ich bin auch weiterhin durchaus Marxist, aber für mich ist das eine viel interessantere Basis, um nochmal irgendwie die nächsten 10, 20 Jahre irgendwie weiterzumachen. Danke. Oh, der Feminismus. Also ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich sehe nicht ein, dass eine Chefin besser ist als ein Chef automatisch. Es geht ja jetzt darum, dass also auch unter den Vorstandsvorsitzenden und diesen Gruppen, dass da jetzt viele Frauen sitzen sollten. Ne? Ich meine, die Frauen hatten früher das Privileg, dass sie solche Schweinereien nicht haben machen müssen. Und jetzt ist das Privileg gebrochen. Jetzt machen die halt auch mit. Und es zeigt sich wirklich, also, dass das sehr geschlechtsunspezifisch ist, was da jemand treibt. Aber was ist eigentlich jetzt der Gewinn dabei? Ne? Was ist der Gewinn dabei? Ich sehe da überhaupt keinen Gewinn da drin. Ja. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen geografisch natürlich gefärbt ist, der Beitrag jetzt. Ja. Was gebe ich denn? Sie sagten ja erstaunlicherweise, dass man der Institution des Betens, der Erfindung des Betens, durchaus Vernunft zusprechen müsse. Schilderten auch schön, wie sich heilsgeschichtliche Erwartungen bei Marx in wissenschaftlichem Gewand drapierten. Aber von der Heilsgeschichte selber, von dem heilsgeschichtlichen Denken, von der heilsgeschichtlichen Erwartung selber wollen sie sich doch noch nicht lösen, oder? Ist nicht eventuell, wenn Beten schon eine sinnvolle Erfindung ist, im Vergleich zur marxistischen Bewegung und auch der Protestbewegung, die katholische Kirche eine verhältnismäßig vernünftige Angelegenheit. Hier wird nicht im Diesseits auf das Heil gewartet und es wird nur das Wunder erwartet, genau das, dass sie auch im Grunde als die einzige Nahtstelle für eine Änderung ansahen. Tja, also für eine Glaubenslehre werden Sie mich ganz bestimmt nicht gewinnen. Es dreht sich darum, dass man, also bei diesem Beten wollte ich einfach nur zeigen, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man sich seine Ohnmacht eingesteht, statt blindwütig drauf loszufuhrwerken, ne, und wie ein kopfloses Huhn zu handeln. Insofern haben die Menschen sich selber etwas Gutes getan, als sie dieses Ritual erfunden haben. Ne? Es war nützlich für ihr Leben. Was nun diese Erwartung angeht, einer Revolution, dass sie die vergleichen mit dem Wunder. Ich weiß nicht, wie das bei den Katholiken so genau ist. Also ich kenne zu wenig. Erwarten die sich ein Wunder, also dass die Menschheit plötzlich eine andere wird und sich auf die Barrikaden geht und danach entsteht eine bessere Gesellschaft? Das ist mir nicht bekannt. Ich habe Sie gerade akustisch nicht verstanden. Bei Benjamin gibt es genau das. Ja. Das ohne Wunder ist sowieso eine andere Welt, nicht denkbar. Ja, und das ist richtig. Genau da ist dieses messianische Element, wo die katholische ja. Kirche und die traditionelle Religion verortet, das Jenseits da nicht hier. Ja, das ist der Unterschied. Ne? Also das Wunder, das soll schon auf der Erde passieren, das soll schon auf der Erde passieren und nicht durch Erlösung im Himmel. Das möchten wir gerne erleben, ne? Dieses ja. Wunder. Aber dass das im Augenblick an ein Wunder grenzen würde, wenn so eine Revolution passieren würde, das halte ich für unbestreitbar. Also mich kann niemand davon überzeugen, dass in absehbarer Zeit und auf vorhersehbare Weise, also so dass man weiß, was man dafür tun könnte, eine solche Revolution passiert. Ne? Also man kann nicht sagen, je mehr Kapitalschulungskurse man macht, desto besser wird das. Ne? Die Geschichte zeigt uns genau das Gegenteil. Das Kapital wurde durchgeochst im Abflauen der Protestbewegung. Und was hat es gebracht? Rein gar nichts. Es war eigentlich mehr gewesen, so ein Weg in die bürgerliche Normalität. Ne? Wenn ich viele Bücher lese, dann lese ich zunächst mal Bücher und das wird auch von allen akzeptiert. Ne? Und so ist der Marxismus ja dann auch gesellschaftsfähig geworden, als eine geistesgeschichtliche Bereicherung, ne? Als eine zusätzliche geistesgeschichtliche Interpretation der Realität und so weiter. Ne? Ja, kommen Sie doch dann her. Eine letzte Entgegnung. Marx sagte, die Religion ist die Blume an der Kette des Elends. Wenn keine Perspektive zur Verfügung steht, wenn keine Perspektive sichtbar und beschreibbar ist, wenn wirklich bei redlichem Argumentieren tatsächlich nichts anderes bereitsteht als die Möglichkeit eines Wunders, dann ist es schier unmenschlich, weiter auf eine Revolution des Diesseits zu setzen. Denn man führt alle Leute, die einem Gehör schenken, mit auf eine elende Fahrt. Das sehe ich auch so. Da haben Sie einerseits recht und andererseits doch nicht. Es ist falsch, also es wäre falsch, Leute zu Opfern anzuspornen für so eine Revolution. Das heißt, ihr müsst unbedingt was tun und koste es das eigene Leben. Ne? Also das sollte man den Leuten ausreden. Eine andere Geschichte ist die, Sie sagten, Sie zitierten Marx, die Blume an der Kette des Elends. Nun, eine Kette des Elends mit Blume ist besser als eine Kette des Elends ohne Blume. Ja. Kann man sich denn wirklich so einfach machen, sozusagen, Angela Merkel ist Kanzlerin und wir wissen, was wir dafür zu halten haben. Also hat sich der Feminismus erledigt, der wäre eben nur die Teflon-Bratpfanne des Weltkriegs. Meines Wissens ist der etwas älter als diese Kriege. Und genauso kommt mir das ein bisschen fragwürdig vor, diese Marx-Schelte mit Behauptungen, die eben so ganz apodiktisch unterlegt werden. Mit der Revolution war nichts, war dieses Proletariat, was er sich als Träger dachte, hat ja ziemlich versagt, weil meines Wissens kam zumindest in dem späteren Marx da auch einige Zweifel. Das ist dann in der Kritik des Gotha-Programms. Und hier unser Unternehmerfreund Friedrich Engels hat diese Entwicklung eben dieses Proletariats dann auch später kritisiert. Was er damals kritisiert hatte, würde heute auf sowas wie die Linkspartei passen. Ja gut, aber das Proletariat. Ja gut, er hatte Anlass dazu, das zu kritisieren, aber das ändert nichts daran, dass es nun mal so war, wie es war. Ich meine, das bestätigt ja, dass das Proletariat nicht von Natur aus irgendwie revolutionär gestimmt ist und so weiter, sondern dass es sich eher für den Ersten Weltkrieg und den Fußball begeistert hat, als jetzt für die proletarische Revolution. Das ist eine Tatsache. Und was Sie von dem Feminismus sagen, ja gut, das Patriarchat ist alt, aber noch älter ist das Matriarchat. Das gab es ja in der Geschichte auch schon. Ne? Ja, und das braucht man nicht mal zu stürzen, das ist doch eine lange Vorgeschichte. Man weiß ja nicht, ob es wirklich erst geht. Was? Das Matriarchat? Das steht doch niemals in Debatte. Wenn, dann steht irgendwas. Ja Gott, ich meine, das Matriarchat ist nicht ausgestorben. Das Matriarchat, nein, vor allen Dingen gibt es das Altersmatriarchat, nicht? Dem gehen wir entgegen. Ja, also dann drehen sich die Machtverhältnisse um, ne? Also so ist das eben. Und mehr sich nochmal mit der Frage zu beschäftigen. Ja, gut, aber das heißt doch nur, also, dass man... Ja, ich meine, Sie sagen ja selber, dass das Patriarchat ist ausgestorben. Und zwar einfach deshalb, weil der... Ja, Mama, also schauen Sie... Halbwegs angeknackt, finde ich interessant. Das wäre so meine historische Einordnung. Na, ich meine, schauen Sie, das Patriarchat, das kommt ja von Vater her, nicht? Und der Vater war so lange eine wichtige Figur, wie er der Erblasser war und damit über das Schicksal des Sohnes bestimmte, ne? und der ganzen Familienangehörigen. Diese Fähigkeit ist ihm in Deutschland in der Inflation abhanden gekommen. Er hatte nichts mehr zu verderben. Da war es aus mit dem Patriarchat. Ne? Papa ist schon die Fall auf, es gibt ja dieses, es gab ja dieses Buch von Mitscherlich, nicht? Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ne? Und viele Frauen haben heute Kinder und keinen Mann, den brauchen sie gar nicht mehr. Ne? Also das ist irgendwie nicht das Problem. Sehe ich nicht. Ja, ich glaube, dass sich die Diskussion gerade etwas zerfasert und auch ein bisschen zu sehr ins Einzelne geht. Ich glaube, dass der Vortrag von Wolfgang Port ja schon ein bisschen allgemeiner gehalten war. Anyway, ich würde sagen, dass wir zum Schluss kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind und sich den Vortrag angehört haben, der immerhin extra für diese Veranstaltung fabriziert wurde. Ich bedanke mich bei Wolfgang Bohr, dass er gekommen ist und die beschwerliche Reise auf sich genommen hat aus Stuttgart. Und ich bedanke mich bei den Betreibern der Kneipe Leitag. Und ja, beende hiermit mal die Veranstaltung. Ansonsten gibt es hier noch Bücher. Ja, vielen Dank. Vielen Dank noch. Wie gesagt, dass, wenn Sie sich so über Wolfgang oder von Wolfgang Port noch mehr wissen wollen, hier gibt es noch einige Bücher von ihm, unter anderem eben auch das neue Kapitalismus Forever. Ja, ich darf mich auch kurz bedanken. Ich habe eigentlich gedacht, Sie würden jetzt versuchen, mich zu schlachten, aber das haben Sie gar nicht gemacht.